zieht den Hamburgern die Warnwesten aus. Die Warnwesten aus, die Warnwesten aus. Zieht den Hamburgern die Warnwesten aus. Bayern stinkt, Digga, die Lederhosen haben die voll geschlumpen. Und dann werden wir die verbrennen.